In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. So, ich habe es mir gerade gemütlich gemacht in unserer neuen Wohnung. Und zwar, wir haben so eine Art Erker. Ich weiß nicht, ob Erker das richtige Wort ist oder so ein Vorsprung im Wohnzimmer. Was war der Funktion der Terrasse, die wir bislang hatten? Ein wenig nahe kommt, indem man hier abends sitzen kann und nach draußen gucken kann. Man kann auch das Fenster aufmachen und dann hätte man den Himmel. Und so kann ich hier die Straße beobachten und gucken, wer hier noch entlang geht oder entlang fährt. Was wenig ist. Also wir haben gegenüber auch ein Haus, das mich ein bisschen verwundert, weil hier ganz täglich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Fenster dicht gemacht sind. Also entweder ist es nicht bewohnt oder es ist halt ein Haus mit 10 Fenstern, wo jemand nicht gesehen werden will. Ich weiß es nicht. Insofern fühlt man sich jetzt nicht so beobachtet. Weil wenn ich will, dass man reinguckt, da kann man dann auch bei diesen Fenstern auch nicht großartig rausgucken. Und da ist auch aber auch nie Licht, was man ja abends irgendwann mal vermuten könnte. Insofern keine Ahnung, was das eigentlich für Häuser sind. Vielleicht sind das die Schlafzimmer, wo die Leute halt nie Licht haben wollen. Wobei mich wundern würde, weswegen man dann die Sonnenseite auf der anderen Seite hat. Aber vielleicht sind die auch so konzipiert. Aber auch dann müsste abends irgendwann mal Licht angehen. Wie auch immer. Zweites Haus daneben, da ist gerade irgendwie Licht an, aber da steht halt ein großer Baum davor. Sodass die Leute bei uns nicht reingucken könnten. Da ist abends auch irgendwie kein Licht an. Also insofern sind wir hier relativ unbehelligt. So ist das dann. Ja, was mir beim Podcasten aufgefallen ist, dass bei dieser Reihe es mir überhaupt keine Probleme macht, sehr lange zu reden. Die Spannung ist jetzt noch nicht so gegeben. Würde ich durchaus einräumen, wobei ich auch keinen Podcast kenne, wo eigentlich sofort die Spannung sofort da gewesen wäre und es keine Entwicklung zum Besseren gegeben hätte. Aber früher war schon ein bisschen immer der Druck dazu, sich zu überlegen, was man jetzt sagen müsste und wie schnell und was. Und wenn ich jetzt Pause mache, dann gucke ich jetzt wirklich Leuten zu, wie sie hier die Straße entlang gehen. Ja, dass man was Interessantes zu sagen hat, was man überhaupt noch sagen könnte als nächstes. Und das bremst so ein bisschen die Podcasts wieder aus, was die Hörbarkeit angeht. Dann vielleicht doch lieber ein bisschen gemächlicher, ein bisschen ruhiger und nicht so kladderadatsch, bum bum. Also jetzt gehen wir auch heute Abend auf die 11 Uhr zu und wenn man Papa ist, dann ist das ganz schön spät. Was mich dazu bringt zu erwähnen, dass momentan, also man hat einen gewissen Erschöpfungsgrad. Das ist alles noch völlig okay, wenn man ein Kind hat. Und hängt bei mir natürlich auch dazu, damit zusammen, dass ich jetzt keinen Bock habe, um 21 Uhr ins Bett zu gehen, um dann mal Schlaf nachzuholen. Also die Kurze ist ja relativ früh im Bett. Man könnte dann eigentlich auch pennen. Aber ja, also so willig bin ich dann nicht, mich dem dann auch noch so anzugleichen. Gestern bin ich in Duisburg gewesen mit Bekannten, die unbedingt mal wieder in den Finkenkrug wollten, wegen der guten alten Zeit. In beiden Fällen so ein bisschen. Wobei ich vor einiger Zeit noch mit dem Markus da gewesen bin und der bloße Besuch des Finkenkrugs ist jetzt nicht so das Highlight. Ist mir dann aufgefallen. So wie die anderen beiden das so ein bisschen gesehen haben, dass man also ne, mal wieder da und also es wäre eigentlich ein guter Wochenendbesuch gewesen auf dem Freitag. Wobei natürlich, es wird bestimmt sehr gut besucht sein. Es war gestern schon gut besucht. Draußen haben die aufgemacht. Aber auch nur ein Teil. Wir wollten in den einen anderen Teil und da ist mir uns gleich gesagt worden, nee, den machen wir nicht auf und sie müssen hier weg. Und ach Gott, ja. Ein Grund ist König, ne? Ja. Was auch immer das Problem damit gewesen wäre. Es war ein Problem. Ich war auch so gut bei den Bierchen dabei, dass ich mir fast ein Horst Schimanski T-Shirt geholt hätte. Aber dazu hätte die Bedienung in das Büro gemusst und dann ist das alles versandet. Und dann, ja, dann ist das halt so. Wobei das eigentlich auch nur den so ein. Also da steht halt Horst Schimanski Universität drauf. Das ist aber auch der ganze Witz. Und im Grunde kann man sich das auch selber machen. Und hat dann keine Werbung, also Finkenkrug-Werbung ist da glaube ich auch mit drauf. Also insofern hätte man die dann da nicht mit drauf. Ja, also es war natürlich ein grundsätzlich guter Abend. Ich habe das Bier sehr gut vertragen. Ich habe aber auch einen Burger dazu gegessen, das vielleicht sich gut ergänzt hat. Und Murphys habe ich das erste Mal getrunken, was mir als Guinness-Konkurrenz besser geschmeckt hatte als Guinness. Vielleicht kriege ich das zusammen, was ich hatte. Bloody irgendwas. Bloody, weiß ich nicht. Ich meine, die Karte ist immer gleich, deswegen wird man das rausfinden, weil das das einzige Getränk gewesen ist, was mit Bloody betitelt war. Das hat mir auch geschmeckt. Ich hatte Newcastle, von dem mir klar war, dass mir das schmeckt und das war auch gut. Und was war denn das vierte? Palim, Palim. Ich glaube, ein irisches irgendwas Ding. Das weiß ich auch alles nicht. Ja, also man ist natürlich gerade ein bisschen angestrengt wegen Umzug und irgendwie hat man das Gefühl, ob das dem Alter geschuldet ist, weiß ich nicht so ganz. Ja, ne, dass halt so Umzug und Kind betreuen zusammen sich also irgendwie so noch ein bisschen kräftezehrend sich zieht. Eine Nachbarin hat mich schon gefragt, ob wir uns schon eingelebt hätten. Also wir fühlen uns wohl in der Wohnung. Und da wir E-Bikes haben, sind wir auch eigentlich schnell in der Umgebung, wo wir vorher gewohnt haben. Also ist das nicht so komplett außer der Welt. Also man geht jetzt nicht nachts nochmal raus um die Ecken oder man besucht nicht mehr irgendwelche Kneipen dort vor Ort bis in die Puppen. Und das haben wir halt vorher auch nicht getan. Insofern muss man da wirklich Abstriche machen, was eigentlich der Unterschied ist, was man jetzt gerade so vielleicht nicht mehr hat oder so. Was mich dazu bringt, zu sagen, Menschen sind doch merkwürdig. Wir haben Bekannte, die hier auch wohnen, die eigentlich sich total gefreut haben, dass wir hierher ziehen. Mit denen es derzeit aber total schwierig ist, sich irgendwie zu kontaktieren. Wir haben sie zweimal gesehen, aber so sporadisch für 10 Minuten. Was irgendwie komisch ist. Mein Trauzeuge, der wohnt ja noch in Ibbenbüren und der wohnt da auf so einer, ja, in so einer Einbahnstraße. Also da ist nicht sonderlich viel Verkehr und da hat er noch so ein, ja, in so einer Kurve quasi ein Grundstück und wenn Leute da noch an der Kurve vorbei nach Hause müssen, gucken sie eigentlich ihm immer auf den Küchentisch und die haben auch nicht so Vorhänge, also man sieht, ob da was los ist oder nicht. Und da gucken die Nachbarn einfach gerne vorbei auf den Tratsch. So. Und irgendwie ist das hier, ich glaube, derart nicht möglich. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt so hätte haben wollen, dass irgendwie so dauernd ungefragt jemand vorbeikommt und sagt vor allem, hey, moin, hast du ein Bier? Und das passiert bei meinem Trauzeugen, glaube ich, ziemlich oft. Aber dass das grundsätzlich mal passiert, da hätte ich, glaube ich, nichts dagegen. Passiert hier aber nicht. Und das ist vielleicht dieses, also ich meine, wir kennen jetzt nicht so elendig viele Leute, aber hier, aber ist nicht so ganz die Mentalität. Wir haben jetzt zwar auch Kneipen am Ende der Straße und am Anfang der Straße, das ist aber genau die Kneipen, wo man nicht so gerne reingeht. In unserem Alter und von unserem Stande her, sage ich mal. Also, es sind immer noch so Sachen, die sind bedenkenswert. Ja, morgen früh sollte es eigentlich zur Tourengruppe gehen. Wir haben eine Sommertourengruppe gebucht für 15 Euro oder 14,80 für dreimal. Und hat mir gar nicht so gefallen, weswegen ich irgendwie so geneigt bin, gar nicht erst hinzugehen und zu sagen, 10 Euro, mir doch egal. Bei diesen Gruppen ist es einfach immer so, ich finde sie wertvoll, wenn man darüber netzwerken kann und manchmal muss man Eintritt dafür bezahlen, um zu erfahren, dass man darüber nicht netzwerken kann. Das heißt, eigentlich wollen die Leute nichts mit anderen Leuten zu tun haben. Sie wollen einfach nur, dass ihre Kinder irgendwie bespaßt werden. Und das ist bei dieser Gruppe halt so. Also man ist im ersten Untergeschoss, also Tageslicht hat man nicht. Dann ist da eine Turnhalle und für unsere Kurze halt sehr viele Kinder, die nicht kennt, die ihr dann Sachen wegnehmen und ja. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie das sonst sonderlich toll findet. Und was sie nicht weiß, was ich aber weiß, wir werden diesen Nachfolgekurs, also es ist immer so quasi die Sommervariante oder die Sommerferienvariante eines normalen Kurses. Wir werden den Nachfolgekurs aber einfach auch nicht belegen. Und insofern wird es grundsätzlich keinen Anschluss für uns da geben. Und da es sowieso keinen Anschluss an die Leute da irgendwie so gibt, weiß ich jetzt wirklich nicht, ob man die Tortur macht, da morgen will ich hinzutuckern oder zweimal da hinzutuckern. Denn zwei Termine gibt es noch von dreien. Das ist halt so die Problematiken eines Elternteils, der solche Gruppen besucht. Ja. Also, das ist das eine, was die Leute so angeht. Und wir waren halt, also ich war gestern mit zwei quasi BWLern so, oder Mathematiker ist der eine, glaube ich, im Finkenkrug. Und dann waren das halt Leute, die sich ein bisschen beschweren, dass andere Leute in ihrer Freizeit nur über den Job reden. Und auch die haben eigentlich auch nur über den Job geredet. Was natürlich ein bisschen der Konstellation der Leute so ein bisschen zurechenbar war. Aber ja, sie konnten auch nicht umsetzen, was sie an anderen kritisieren. Wobei mir immer das Thema relativ egal ist. Ich rede auch über leeren Jobs wegen mir, weil ich ein bisschen davon mitbekommen habe. Aber ein richtig lustiges Gespräch wird das dann halt nicht, wenn man über Jobs redet. Ist geil, aber ein ab hier. Ajo. Gestern kam mir der Vermieter im Rollstuhl entgegen und er hatte zusätzlich dazu auch noch einen, wie heißt das, Safari-Hut? Also mit einer breiten Krempe und diesen Bändern, die man sich um den Hals bindet. Dann, und ich habe ihn erst auch deswegen gar nicht erkannt. Als er an mir vorbeifuhr und dann habe ich ihn doch noch angesprochen. Hey, ist neues Spielgerät oder was geht? Weil ich doch 5 Sekunden lang nachgedacht habe, kann jemand in so kurzer Zeit rollstuhlbedürftig werden und sowas. Und dann erzählte er, das ist das Ding von meiner Frau, oder die will den ja gar nicht benutzen. Und solange sie den nicht benutzt, benutze ich den eben. Ja. Ich bin ja auch ein Spielkind, aber manche Sachen sind auch ein bisschen spooky. Dann habe ich noch heute die Nachbarin über uns besucht, weil ein Paket angekommen war und da stand drin, ja, Nachbar Pöl hat das und da dachte ich, ja, Pöl wohnt über uns. Dann kam ich da hin und sie, relativ typisch, ging die Tür auf. Ah, ich habe gar keine Hose an. Und so, nee. Nee. Ja. Ja, hallo, ich hätte eventuell, ist bei Ihnen ein Paket angekommen, keine Ahnung was. Nö. Ja, schade. Ja, aber gut, dass Sie da mal da sind, weil ich habe 2 Katzen, die rennen hier rum. Ich so, ja, und... Ja, und ihre Vormieter, die haben sich immer beschwert und sie hätte aber schon gegen Maßnahmen ergriffen und man sollte sich doch unbedingt melden, wenn jemand wäre. Ich sage, ich habe ihre Katze noch nicht gehört, tut mir leid. Und ja, aber die Vormieter, die hätten schon irgendwie so mit dem Besen gegen die Decke gehämmert. Was bei den hohen Decken, die wir so haben, eine durchaus gewisse Leistung eigentlich ist. Und tatsächlich habe ich auf Hinweis meiner Frau heute dann die Katzen mal gehört. Und das war ein, ja, sachtes Trampeln. Das war noch kein, ich springe von einem hohen Kleiderschrank runter und mache Peng. Aber das war ein sachtes Trampeln und... Ich glaube, ich weiß es nicht. Also, wo ich sie gehört habe, da war nicht das Schlafzimmer. Und weiß nicht, ob mich das nicht geweckt hätte. Aber so war das komplett harmlos. Und die ganze Zeit, die meiste Zeit hört man halt eben nichts. Also irgendwie, wie gesagt, ne? Leute sind manchmal ein bisschen schräg drauf. Ja. Und wir haben wieder ein relativ ordentliches Wochenendprogramm vor uns. Wir haben 2 Kindergeburtstage und meine Frau hat schon gesagt, also sie geht zu dem einen und ich gehe zu dem anderen. Und da sie auf dem einen Geburtstag auch nur 1 Stunde ungefähr bleiben will, ist halt vollkommen okay. Und ich finde es ja ein bisschen immer ein Akt, so für 1 Stunde Anfahrt und Rückfahrt, also das finde ich, das passt eigentlich schon nicht mehr. Da müsste länger bleiben und irgendwie war das, ist das auch eine Party, wo eigentlich Kind und Mutter Geburtstag feiern, wo ich dann, also, weiß ich auch nicht, wie das genau geht, aber soll wohl. Bei uns hatten wir am Montag die Geburtstagsfeier für die Kleine und die sind, glaube ich, 2 Stunden geblieben mit Kuchen essen und Waffeln essen, Gemüsewaffel essen. Und das hat auch komplett gereicht und hinterher waren wir auch platt. Und dann haben wir noch unseren neuen Wischroboter hier durchs Haus gejagt, den wir Dostojewski nennen, also Dostojewski, Staubojewski. Und dann war auch alles gut und dass jetzt keine Familie bei uns dabei gewesen ist, außer die Oma, hat mich so überhaupt nicht gestört. War völlig okay, es war ein kleines Ding für die Kleine und ja, war ich doch. Warum muss es immer mit Familie sein? Und davon haben wir 2 und für den 2. Geburtstag habe ich das Geschenk besorgt und zwar habe ich eine Handpuppe von Living Puppets, so heißt die Firma, besorgt und das an meiner Tochter getestet und die war sofort hin und weg von dem Ding. Sodass ich dachte, von wegen, das wird noch schwierig, dieses Ding jemand anders zu schenken, weil dann guckt sie ganz komisch. Aber wir sind, glaube ich, gerade auf dem Stand, dass wir einfach eine 2. Puppe besorgen für den Nachwuchs, sodass der auch was davon hat, von dieser Puppe. Und damit hätten wir dann die 1, 2, die mindestens 3. Puppe von diesem Anbieter. Wobei das, glaube ich, auch der beste Anbieter ist. Ich habe noch tatsächliche Sockenpuppen gesehen, die man früher, glaube ich, sich einfach selber gebastelt hat. Heute lässt man basteln. Und was ich da gesehen habe, fand ich so für kleine Kinder gar nicht geeignet. Das ist so für eine Sockenpuppe sicherlich schön gemacht und sind skurrile Charaktere, aber mit dieser Art von skurrilen Charakteren kann man, glaube ich, erst mit 5, 6 was anfangen, der Art, dass man da Lust, dass man lustig findet. War jetzt so mein Eindruck. Und halt generell so, naja, es ist eigentlich ein bisschen mehr, als die anderen Leute für Geschenke ausgeben, aber wenn man sowas mal schenken will, möchte man vielleicht auch nicht über die 6 Euro, die es jetzt mehr kostet, großartig diskutieren. So, ich sitze quasi im Dunkeln und es kommt keiner mehr vorbei, außer auf der Straße. Und würde einfach sagen, das soll es gewesen sein. Ja. Rubrik mache ich auch später, wenn ich mal wieder weniger müde bin. Und wünsche noch einen schönen Tag, Nacht, was auch immer. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labercast.de.